haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliches Camping. Mit Grausen erinnerte ich mich an eine Woche in meiner Jugend zurück, in der ich mürrisch in einem Zelt lebte, während um mich herum fröhliche Menschen so taten, als gäbe es nichts Schöneres auf der Welt. Deshalb betrat ich widerwillig, aber tapfer den kleinen Campingplatz am Rande von Grünwil, auf dem gar Schauerliches geschah. Ich denke, Sie kennen sich auf Campingplätzen aus. Wieso sollte ich? Ich kann mir trotz bescheidenem Lebensstil ein Büro leisten. Wozu sollte ich da auswärts übernachten? Noch dazu in freier Natur und unter seltsamen Menschen. Oh, Camper sind freundliche Wesen. Man respektiert sich gegenseitig und ist tolerant. Hier auf dem Platz finden Sie Akademiker, Studenten, Pensionäre, Schüler und Eigenbrötler. In dieser Reihenfolge. Sie werden sich wunderbar hier einleben. Ach, werde ich das? Da hinten, Standplatz 35. Es ist zwar ein älterer Wohnwagen, aber er ist gepflegt und geräumig. Ein Vorzelt kann ich Ihnen besorgen. Wozu benötigt man ein Vorzelt, wenn man einen Wohnwagen hat? Das Vorzelt sorgt für mehr Privatsphäre und ist vor allem bei schlechtem Wetter praktisch. Und das alles soll ich mir antun für ein bescheidenes Honorar? Je rascher Sie den Dieb finden, umso schneller sind Sie wieder in Ihrem Büro. Und Sie vermuten, dass er noch hier auf dem Platz ist? Die Diebstähle ereigneten sich in den vergangenen 3 Monaten. Wir können davon ausgehen, dass es sich um einen Dauercamper handelt. Dauercamper? Ist das die Bezeichnung für krankhaftes Campieren? Es gibt Menschen, die dauerhaft auf einem Campingplatz leben. Sei es, weil sie sonst kein Dach über... Es gibt Menschen, oder weil sie es genießen. Und wie viele Dauercamper wohnen auf dem Platz? Im Moment nur 3. Das macht die Sache einfach. Wer sind die 3? Vanessa Streuli, eine junge Frau. Vanessa Streuli. Ihre Wohnung wird renoviert. Dann Floyd Hunziker, der schon seit über 3 Jahren hier lebt. Und ein junger Deutscher, Udo Fleischhauer, der noch keine Wohnung gefunden hat. Ja, und wen verdächtigen Sie? Ich habe keine Ahnung, deshalb möchte ich Sie engagieren. Hat der Wohnwagen wenigstens WC und Dusche oder muss ich jeden Morgen anstehen? Im Wagen hat es eine chemische Toilette. Ah. Sie ist allerdings klein und Sie müssten sie regelmäßig entleeren. In den Fluss? Das zeige ich Ihnen alles. Duschen können Sie in den Duschkabinen. Ich gebe Ihnen ein paar Chips. Am besten, Sie verhalten sich so wie ein neuer Gast. Was wurde eigentlich entwendet? Ich könnte dem Dieb eine Falle stellen. Dann müssten Sie nur Ihre Socken am Wohnwagen aufhängen. Meine Socken? Ich weiß, es klingt absurd. Aber den Leuten wurden nur Socken gestohlen. Und wegen ein paar Socken muss ich mir eine Nacht auf dem Campingplatz antun. Mein Rücken schmerzt mir bei dem Gedanken. Es geht ums Prinzip. Wenn es sich herumspricht, dass hier ein Dieb unterwegs ist, dann verlieren wir Kunden. Sie müssen den Sockendieb stellen. Obwohl ich ihr vorschlug, in einem Supermarkt ein paar Dutzend Socken zu kaufen und diese überall auf dem Platz aufzuhängen, beharrte sie darauf, dass ich den Dieb überführen und nicht füttern sollte. Ich stieg in den Wohnwagen und stellte fest, dass er kaum kleiner war als mein Büro. Danach erkundete ich den Platz und landete vor großen Waschbecken. Kann ich Ihnen behilflich sein? Putzen sich hier alle im Freien die Zähne. Das hier sind die Spülbecken. Ach. Sind Sie zum ersten Mal auf einem Campingplatz? Meine Frau ist mit einem iPod durchgebrannt und meine Kinder wollen mich entmündigen, weil ich freiwillig draußen übernachten möchte. Das kenne ich. Jeder hat sein Schicksal. Aber hier fühlt man sich wenigstens nicht einsam. Vielleicht wartet ja ein neues Glück auf Sie. Ich heiße übrigens Hunziker. Floyd Hunziker. Den Spitznamen gab man mir, weil ich so gerne Pink Floyd höre. Mein Name ist Maloney. Philip Maloney. Amerikaner oder Ihre? Weder noch. Ich bin im Appenzell geboren und wurde wegen meiner Körpergröße gehänselt. Deshalb wanderte ich nach Oberbuchsitten aus, wo man mich als Guru verehrte, ehe ich wegen Steuerhinterziehung das Weite suchte. Der Staat frisst uns alle eines Tages noch auf. Ja. Ich bezahle ja seit Jahren keine Steuern mehr. Bin nirgendwo gemeldet. Offiziell existiere ich gar nicht mehr. Ja, und wovon leben Sie? Bescheiden. Ein paar Aushilfsjobs hier in der Gegend. Alles schwarz. Aber bitte nicht weiter sagen. Na, vielleicht treffen wir uns am Abend auf ein Bier. Er verabschiedete sich und ich schaute mich weiter um. Trotz der vielen Menschen war es erstaunlich ruhig. Einige musterten mich, als ich umherging, andere saßen nur herum, lasen oder stopften etwas in sich rein. In einem etwas miefigen Gemeinschaftsraum lief ein Fernseher. Eine junge Frau sah gelangweilt auf die Bilder. Soll ich einen anderen Sender wählen? Mich interessiert nur das Wetter, nur das Wetter. Ich mag keine feuchten Kleider und schon gar keinen Morast. Ach, wem sagen Sie das? Mir geht es ganz schön auf den Sack. Wie? Einen Monat bin ich schon hier und es kommt mir vor wie ein Jahr. Und dabei ist erst die Hälfte rum. Was freue ich mich auf meine renovierte Wohnung. Haben Sie keine Angst, dass, während Sie hier sitzen, irgendwer Ihren Wohnwagen durchwühlt? Mir wurde hier noch nie was gestohlen. Nein, da kann ich nicht klagen. Ich werde auch nicht angemacht, obwohl ich weit und breit die einzige Frau bin, die alleine ist. Ich bin auch allein, aber ich beklage mich nicht. Nein, es gibt Menschen, die ein weit schlimmeres Schicksal haben. Menschen, die mehr als eine Nacht auf einem Campingplatz ausharren müssen. Ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Nur langweilig. Ab 10 Uhr ist gar nichts mehr los. Und in Grünwil noch weniger. Wir könnten gemeinsam die große Stadt unsicher machen. Haben Sie die Ermäßigungskarte für Senioren dabei? Unser Eins lässt derlei Beleidigungen wortlos an sich abtropfen. Schließlich hatte ich eine Aufgabe, die wichtiger war als meine Eitelkeit. Da ich 2 der 3 Dauercamper bereits kennengelernt hatte, suchte ich nach dem dritten. Udo Fleischhauer saß vor einem kleinen Zelt und studierte Immobilieninserate. Wenn ich nicht bald eine Wohnung finde, kann ich meine Karriere in den Wind streichen. Muss ich wirklich erst diesen seltsamen Dialekt lernen, bis man mich als Mitbürger akzeptiert? Ja, Sie könnten der erste Bankdirektor werden, der in einem Wohnwagen haust. Mit den Jahren können Sie sich einen zweiten Wagen zutun, indem Sie die Bonuszahlungen stapeln. Ich beginne ganz unten. Aber ohne festen Wohnsitz komme ich nicht vom Fleck. Solange Sie sich ein paar Socken leisten können, müssen Sie nicht barfuß gehen. Ja, alte Indianerweisheit. Wie kommen Sie jetzt auf Socken? Ich vermisse ein paar seit gestern. Ah? Ja, schwarze Business-Socken. Gute Qualität. Ja, die Socken wurden Ihnen aus dem Wohnwagen gestohlen. Ganz offensichtlich. Machen Sie Urlaub oder haben Sie auch keinen festen Wohnsitz? Ich lebe auf dem Campingplatz, um den Menschen und ihren Nöten und Socken näher zu sein. Sind Sie Schriftsteller oder Journalist? Sie könnten über die verzweifelte Lage deutscher Einwanderer berichten, die keine bezahlbaren Wohnungen finden. Ui. Moment! Sie könnten mir ein Zimmer zur Untermiete anbieten. Ich bin nicht Raucher und esse keinen Knoblauch aus dem Kuchereschki. Ich versprach ihm, ihn auf meine endlose Warteliste zu setzen, was er mit wenig Begeisterung zur Kenntnis nahm. Ich verbrachte danach ein paar angenehme Stunden unter dem Vorzelt und döste und beobachtete das ruhige Camperleben. Doch dann wurde die Ruhe jäh gestört durch einen Mann, den man sich auf keinem Campingplatz zum Nachbarn wünscht. Na, Maloney, haben Sie jetzt auch noch Ihre kleine Bruchbude aufgeben müssen? Früher oder später musste es soweit kommen. Vermutlich sind es meine Steuergelder, die Sie in Zukunft vor dem endgültigen Absturz in die Gosse schützen. Mir geht es prächtig. Die Polizei sagt, dass es einen anonymen Anruf gab. Auf dem Platz soll jemand ermordet worden sein. Vermutlich hat jemand Philipp Maloney beim Mittagsschlaf gesehen. Ich arbeite hier und bin Tag und Nacht auf den Socken. Ein Mord wäre besser fürs Geschäft als ein paar gestohlene Socken. Mord würde den Platz für Abenteuertouristen interessant machen. Wovon reden Sie? Ich sehe hier weit und breit keine ermordete Socke. Hat der Anrufer keinen Namen genannt? Anonyme Anrufer sagen ganz selten ihren Namen. Eigentlich nie. Weil sie sonst keine anonymen Alkoholiker mehr sind, sondern ganz normale Zeugen. Der Tote soll in einem gelben Reisemobil liegen. Auf dem Platz steht zurzeit nur ein gelbes Reisemobil, ein älterer VW-Bus. Dann sollten Sie mal an die Tür klopfen oder gleich von der Dienstwaffe Gebrauch machen. Ja, Sie raus, Maloney. Wo steht der Wagen? Frau Gasser ging voran und erzählte, dass der Mann unscheinbar und ruhig sei. Wenig später bestätigte sich tatsächlich, dass der Mann ruhig war, sehr ruhig sogar. Nicht mal ein Sterbenswort kam mir über seine Lippen. Die genaue Todesursache war nicht ersichtlich, deshalb wurde die Leiche in die Gerichtsmedizin gefahren. Auch die Identität des Toten blieb vorerst ein Rätsel. Offenbar hatte der Mann sich mit falschen Angaben auf dem Platz angemeldet, was meiner Klientin mehr als peinlich war. Normalerweise verlange ich einen gültigen Ausweis. Der Mann versicherte mir, dass ihm die Ausweise gestohlen wurden und er erst in ein paar Tagen Ersatz erhalten würde. Dein Wohnwagen wurde vor einer Woche als gestohlen gemeldet. Der Mann ist seit einer Woche hier. Ich habe ihn aber kaum gesehen. Ich glaube nicht, dass er den Platz verlassen hat. Er muss die ganze Woche hier gewesen sein. Hat sich der Mann von Socken ernährt? Was für Socken, Maloney? Sie reden wirres Zeug. Das sind erste Anzeichen einer Gehirnerweichung durch übermäßigen Alkoholgenuss. Ich habe ein Buch gelesen. Und offenbar schadet Bücherlesen dem Gehirn mehr, als es nützt. Wenn Gehirnzellen irre sind, Maloney, ich meine irreversibel geschädigt sind, dann fließt kein Strom mehr durch die Zellen. Und Gedanken sind nichts anderes als Strom. Einfach intelligent. Wenigstens, wenn ich etwas denke. Also intelligenter Strom, der bei Ihnen versiegt, Maloney. Oh. Vielleicht hat der Mann den Sockendieb auf frischer Tat ertappt und... Was für ein Sockendieb? Haben Sie auch ein Alkoholproblem? So etwas muss ich mir nicht bieten lassen. Ich werde mich beim Polizeiombudsmann über Sie beschweren. Wenn Gefahr in Verzug ist, kann ein Polizist nicht zimperlich sein. Wir werden anhand der Fingerabdrücke herausfinden, ob der Tote polizeilich registriert ist oder gesucht wird. Vorerst bleibt der Wohnwagen hier und niemand rührt ihn an. Und wer bezahlt die Standmiete jetzt, wo der Mann tot ist? Weshalb schauen Sie mich an? Offenbar kennt die Dame Sie nicht sehr gut, Maloney. Sonst wüsste sie, dass bei Ihnen nichts außer Ärger zu holen ist. Nachdem die Polizei den Wohnwagen und den Standplatz mit Markierungsband gesichert hatte, kehrte wieder Ruhe ein. Ein älteres Ehepaar, das in der Nähe des Toten kampiert hatte, reiste umgehend ab. Ein Mann, der ebenfalls in der Nähe kampierte, kümmerte die Tat nicht groß. Ich habe andere Sorgen. Meine Frau hat mich aus der Wohnung rausgeworfen, weil ich was mit der Tochter der Nachbarin hatte. Au! Hab zwar eine Wohnung gefunden, kann aber erst nächste Woche einziehen. Ja, haben Sie sich mit dem ermordeten Camper unterhalten? Ach, der redete nicht. Wir haben uns gegrüßt, das war aber auch alles. Er hat sowieso nur den ganzen Tag fotografiert. Er hat auf dem Campingplatz fotografiert? Nein, nein, nicht hier, da drüben. Keine Ahnung, was er da so spannend fand. Also die Häuserzeile, sehen Sie da? Immer wieder. Der hatte so ein langes Ding dabei. Ein langes Ding? Ja, so ein Objektiv. Tele, genau, jetzt fällt es mir ein. Ja, also der saß auf einem Stuhl und schaute durch die Linse und fotografierte jeden Tag, bis es eindunkelte. Ja, und Sie haben ihn nie gefragt, was er fotografierte. Ja, hat mal eine Bemerkung gemacht, er ist aber nicht darauf eingegangen. Also mir war es recht, will ja auch nicht ständig quatschen. Meine Frau, die quasselte den ganzen Tag und die halbe Nacht. Ja, da wundert sie sich, dass ich was mit einer anderen anfange, ha? Nach einer unruhigen Nacht auf einer dünnen und weichen Matratze spürte ich jeden Knochen und einige sogar doppelt. Der Kaffee schmeckte grauenhaft und das Sandwich, das ich mir kaufte, roch nach faulem Salat. Zu allem Elend begann es auch noch zu regnen. Trotzdem machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Der Mann konnte bis jetzt nicht identifiziert werden. Ach. Er hat ein paar Blessuren am Kopf, aber die genaue Todesursache kennen wir noch nicht. Wir fanden noch keinerlei persönliche Gegenstände, keine Anhaltspunkte. Auch keinen Fotoapparat. Mittlerweile können wir einen Raubmord nicht mehr ausschließen. Obwohl es dafür statistisch gesehen überhaupt keine Wahrscheinlichkeit gibt. Auf Campingplätzen kommt es kaum je zu einem Mord. Obwohl fremde Menschen auf kleinem Raum zusammenleben. Der Mann war auf dem Campingplatz, weil er einen ganz bestimmten Häuserblock oder eine Wohnung fotografieren wollte. Das ist Unsinn, Maloney. Wir haben die Aussage eines älteren Ehepaares, das eindeutig gesehen hat, dass der Mann Vögel fotografierte. Ja. Schwäne und Möwen. Er scheint die Tiere beobachtet zu haben. Vielleicht hatte er Angst vor der Vogelgrippe. Man weiß ja nie, wann plötzlich ein Vogel tot vom Himmel fällt. Hatten Sie kürzlich Kontakt zu Vögeln? Husten eigentlich die Schwäne, wenn sie Grippe haben? Woher Soll ich das wissen, Maloney? Na, Sie lesen doch ständig Bücher, die sonst niemand liest. Sachbücher, Maloney. Es gibt keinen besseren Weg, sich ständig und immer und überall weiterzubilden. Ein Kollege liest jetzt das Buch Forellen fangen für einarmige Angler. Eine Kollegin Teermischungen für Asphalt und Lunge. Er zeigt auf einen jüngeren Polizisten, der in einem dicken Buch schmökerte. Offenbar hatte er bereits das ganze Präsidium mit dem Lesevirus infiziert. Ich fuhr in mein bücherloses Büro und zog mir wärmere und vor allem wasserdichte Kleidung an, ehe ich mich wieder auf dem Campingplatz einfand. Jetzt schauen Sie doch einfach mal in die Tasche. Das geht nicht. Das ist fremdes Eigentum. Aber Sie könnten reinschauen. Sie schnüffeln hier doch sowieso nur rum. Ich werde mich in meinen Wohnwagen zurückziehen und auf eine Wetterbesserung warten. Da können Sie lange warten. Ein ausgedehntes Tiefdruckgebiet hat sich über ganz Mitteleuropa ausgedehnt. Herr Fleischhauer möchte, dass diese Tasche geöffnet wird. Er hat sie in einem Gebüsch bei der Fäkalientankentleerungsstation gefunden. Fäkalientankentleerungsstation! Ich kenne Polizisten, die sich wochenlang mit einem solchen Wort beschäftigen könnten. Und wenn in der Tasche Leichenteile versteckt werden? Leichenteile, Leichenteile, das wird ja immer besser. Die Tasche riecht etwas streng, aber das muss nicht am Inhalt liegen. Was ist jetzt? Soll ich sie selber öffnen? Haben Sie Latexhandschuhe? Ja, das ist ein Job für richtige Männer. Aber auf Ihre Verantwortung. Wir sollten besser etwas zurücktreten. Glauben Sie, dass die Tasche explodiert? Und? Ein entsetzlicher Fund. Leichenteile? Socken. Oh, die gestohlenen Socken, endlich haben wir eine Spur. Mir fehlen auch ein paar Socken. Aber wenn die da drin sich mit fremden Socken... Nein, da mag ich gar nicht dran denken. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wem die Tasche gehört. Und dann wissen wir, wer hier auf dem Campingplatz Socken klaut. Gehen Sie bitte diskret vor. Sind Sie tatsächlich Detektiv? Ja. Sie könnten für mich eine Wohnung suchen. Glauben Sie, dass der Tote irgendwo einen festen Wohnsitz hatte? Ich meine, die Leiche. Es wäre mir egal, der ist ja nicht in der Wohnung gestorben. Vielleicht hat der Tote etwas mit den Socken zu tun. Dieser Fall wird immer mysteriöser, finden Sie nicht? Durchnässt stand ich später mehrere Stunden in der Nähe der Fäkalientankentleerungsstation. Es tat sich wenig bis gar nichts. Dann aber sah ich, wie ein Mann sich dem Gebüsch näherte, sich bückte und sich kurz darauf verzweifelt umsah. Als ich mich näherte, versuchte der Mann so zu tun, als wäre nichts geschehen. Tja, habe doch glatt den Fäkalientank vergessen. Na egal, kann ihn morgen noch entleeren. Wie ich sehe, haben Sie Ihren auch nicht dabei. Ich entleere mich lieber auf richtigen Toiletten. Ja, diese chemischen Toiletten sind ein Segen, wenn man unterwegs ist. Aber auch auf einigen Campingplätzen im Süden. Da setzt man sich lieber auf das eigene WC, glauben Sie mir. Ja, ja. Haben Sie die Socken aus hygienischen Gründen entwendet? Was für Socken? Na, Sie haben vorhin nach der Tasche im Gebüsch gesucht. Da oben, sehen Sie? Er traf mich voll am Kinn und ich ging K.O. wie ein Boxer, der einen Moment unachtsam war. Als ich wieder zu mir kam, regnete es nicht mehr, aber mein Kinn schmerzte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich blieb noch eine Weile liegen. Aus meinem Dämmerschlaf wurde ich durch eine sanfte Stimme geweckt. Wie ein Engel beugte sich eine junge Frau über meinen geschundenen Körper und sprach mir Mut zu. Männer, die sich bis zur Bewusstlosigkeit besaufen, finde ich ekelhaft. Ich bin nüchtern wie ein Kleinkind und habe mich übertölpeln lassen. Oh, man spricht auf dem Platz bereits ausgiebig über Sie. Mm. Die einen sagen, dass Sie Detektiv sind, die anderen glauben, dass Sie ein Kinderschänder sind. Oh, ich ermittle im Fall der gestohlenen Socken. Ihnen wurden auch Socken gestohlen? Ja, es gibt schon Leute auf dem Platz, die ihre Socken nachts nicht mehr ausziehen. Seltsam, dass mir nichts gestohlen wird. Vielleicht klaut der Dieb nur Männersocken. Dank dem ollen Meloni wird sich niemand mehr Sorgen um seine Socken machen müssen. Ich hab den Fall gelöst. Schade. Jetzt kehrt wieder Langeweile ein. Noch gibt es das Rätsel der Leiche. Offenbar kann der Mann nicht identifiziert werden. Das klingt spannend. Werden Sie diesen Fall auch lösen? Tja. Ich bin vorerst nur für die Socken gebucht. Was geschieht eigentlich, wenn man nicht herausfindet, wer der Mann war? Wird er dann namenlos beerdigt oder wird er eingefroren? Die Polizei wird den Fall zu den Akten legen oder die Leiche zu einem Kreuzworträtsel weiterverarbeiten. Vielleicht hat der Sockendieb den Mann ermordet. Genau. Er wollte Socken klauen, der Mann ist aufgewacht, es kam zu einem Streit und der Sockendieb tötet den Mann. Ach, niemand hat etwas gehört und Sockendiebe töten nicht. Sie schlagen nur den Meloni K.O. Wenigstens ein wenig Abwechslung. Ich habe mir schon überlegt, die restliche Zeit auf einem anderen Campingplatz zu verbringen. Aber es ist vermutlich überall gleich öde. Ich verzichtete darauf, ihr den Platz unter meinem Schreibtisch zu offerieren, da ich keine Lust auf einen weiteren Schlag ins Gesicht hatte. Als ich mich dem Wohnwagen von Floyd Hunziker näherte, sah ich den Polizisten, der sich an der Wange kratzte und auf mehrere Gegenstände starrte, die vor dem Wohnwagen auf dem Boden ausgelegt waren. Unfassbar. Nie hätte ich dem Floyd Hunziker so etwas zugetraut. Ist das alles Diebesgut oder der Hausrat eines Polizisten? Üble Sache, Maloney. Ausweise und persönliche Gegenstände des Toten. Weshalb? Weshalb sollte Hunziker den Mann umbringen und weshalb sollte er anschließend all das geklaute Zeug in seinem Wohnwagen verstecken? Er muss ein Doppelleben geführt haben. Gesundheit. Okay. Er war immer so hilfsbereit und hat sich mit allen gut verstanden. Ein Mann, der getragene Socken klaut, hat was an der Socke. Aber das macht ihn noch lange nicht zum Mörder. Ist das nicht der Fotoapparat des Toten? Vielleicht hat der Hunziker fotografiert, als dieser in einem fremden Wagen einstieg und die Socken stahl. Genau. Der Fotoapparat ist die Lösung, Maloney. Was aber ist mit den Socken? Ich sehe hier keine. Die Socken hat er in einer Tasche und diese in einem Gebüsch versteckt. Wir werden den Mann zur Fahndung ausschreiben, auf der Stelle. Er kann noch nicht weit weg sein. Wir sollten zuerst den Platz absuchen. Es gibt einige leerstehende Wohnwagen. Vielleicht versteckt er sich. Der sicherste Ort, um sich vor der Polizei zu verstecken, ist ein gesicherter Tatort. Ich tippe auf den Wohnwagen des Toten. Der Wagen darf nicht betreten werden. Auch nicht von einem Mörder auf der Flucht. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Früher gab es selbst für Mörder Dinge, vor denen sie zurückschreckten. Heute ist auch Mördern nichts mehr heilig. Glauben Sie, dass Floyd bewaffnet ist? Als wir uns dem gelben Reisemobil näherten, öffnete sich die Seitentür und ein verdatterter Floyd Hunziker stieg aus. Der Polizist las ihm umgehend seine Rechte vor, was einige Zeit in Anspruch nahm, da er den Text mit allerlei ausschmückte. Schließlich wurde Hunziker in einem improvisierten Verhörraum zur Rede gestellt. Das mit den Socken kann ich erklären. Socken interessieren uns nicht. Geschehen Sie den Mord und dann ist alles in Ordnung. Was für ein Mord? Ich habe den Mann nicht getötet. Ach, genau das wollte ich hören. Man kann sich doch in einen Menschen nicht derart irren. Der Mann lag tot in seinem Wagen. Als Sie ihm die Socken klauen wollten? Ja, das mit den Socken kann ich erklären. Ihre Schweißsocken interessieren uns nicht. Geben Sie endlich zu, dass Sie illegal in das Reisemobil eingedrungen sind und danach, ebenfalls illegal, den Mann, wie auch immer, ermordet haben. Er war schon tot. Es kam einfach über mich. Ich habe alles, was rumlag, an mich genommen und in meinen Wohnwagen gebracht. Und dabei liegt mir doch gar nichts daran. Ich wollte ja nur seine Socken. Weil das mit den Socken, das kann ich erklären. Übrigens tut mir leid, dass ich sie vorhin nicht... Ich weiß nicht warum, aber... Das war ein verdammt guter Schlag, nicht wahr? Ja, Boxer nennen so etwas einen Lucky Punch. Floyd, erklär uns das mit den Socken. Alles andere wird sich von alleine klären. Nichts klärt sich von alleine. Nur die unnachgiebige Arbeit der Polizei führt zu einem Fahndungserfolg. Theoretisch. Praktisch macht es keinen Unterschied, ob Sie arbeiten oder nichts tun. Es reicht, Maloney. Und Sie geben jetzt endlich den Mord zu, sonst erschieße ich Sie auf der Stelle. Aber das dürfen Sie nicht, oder? Darf er das? Natürlich darf er das nicht. Komm, erzähl uns von den Socken. Also gut, ich habe eine Frau kennengelernt. Sie wollten der Frau getragene Socken schenken? Lassen Sie den Mann ausreden, Maloney. Vielleicht braucht er ein wenig Zeit, um sich der Tragweite seines Handelns bewusst zu werden. Diese Frau... möchte eine Kräuterpille gegen Fußschweiß auf den Markt bringen. Eine Pille gegen Fußschweiß? Der Mann ist geistig verwirrt. Ist das einer Ihrer Klienten, Maloney? Um diese Pille richtig dosieren zu können, muss sie den Schweiß möglichst vieler Füße analysieren. Deshalb habe ich für Sie die Socken beschafft. Einen solchen Unsinn getraut man sich nicht einmal im Fernsehen in diesen Talkshows zu verbreiten. Es reicht. Ich verhafte Sie wegen Mordes auf der Socke. Wie? Aha. Tatsächlich. So, so. Gut. Nein? Danke. Das eignet sich schon eher fürs Fernsehen. Kurz, knapp und nichts sagen. Der Mann ist unschuldig. Das sagt er doch schon die ganze Zeit. Hat sich der richtige Täter gestellt? Der Mann wurde nicht ermordet. Er hat Selbstmord begangen. Dann hat er etwas fotografiert, das ihm den letzten Lebenswillen nahm. Allerdings, er hat all sein Geld verloren, das er einem Freund zur Verwaltung gegeben hatte. Oh. Und er hatte den Verdacht, dass seine Frau fremd geht. Ah. Vom Campingplatz aus hat er die gemeinsame Wohnung beobachtet und gesehen, wie sich seine Frau mit dem Freund vergnügt, der sein Vermögen vernichtet. Unglaublich, so etwas. Ich würde mein Geld nie jemandem anvertrauen, schon gar keinem Freund. Die Geschichte lehrt uns doch, dass die meisten Verräter die besten Freunde sind. Interessant. Haben Sie ein Buch gelesen? Hunziker wurde nicht verhaftet und weil es keine Anzeige gab, hatte er auch in Zukunft nichts zu befürchten. Die getragenen Socken wollte niemand zurückhaben. Und die sagenhafte Pille gegen Fußschweiß kam bis heute nicht auf den Markt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliches Camping